بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir sind jetzt angekommen in der medinensischen Periode, das heißt also prinzipiell nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann gibt es ein paar ganz wichtige, fundamentale Prinzipien, die dort gegolten haben und die zum Zusammenhalt der Gesellschaft geführt haben. Allah azza wa jall betrachtet die gläubigen Menschen alle wie eine einzelne Familie. Allah azza wa jall sagte, innamal mu'minuna ikhwa. Die Gläubigen sind doch Geschwister. Und deswegen gelten unter den Muslimen Gesetze, die nicht zwischen Muslimen und anderen Menschen gelten. Unter den gläubigen Menschen gibt es wertvollere Beziehungen als die Beziehung, die ein Mensch hat zu einem anderen aufgrund anderer Gründe als der Iman. Wenn du eine Beziehung hast zu deinem muslimischen Bruder, dann kann diese Beziehung aus verschiedenen Gründen erfolgen. Kann sein, aufgrund deiner, weil du mit ihm zusammenarbeitest, weil er ein Arbeitskollege ist. Das ist nicht die Beziehung, von der wir sprechen. Und es kann sein, dass du ihn mit ihm zusammen zu tun hast, weil er dein Nachbar ist. Das ist nicht die Beziehung, über die wir sprechen. Es kann sein, dass du, weil du mit ihm zusammen einen Handel treibst. Das ist auch nicht die Beziehung, von der wir sprechen. Wir sprechen von der Beziehung, die zwei Menschen zusammenführt, nur weil beide La ilaha illallah sagen. Das ist diejenige Liebe, die standhalten wird. Und das ist diejenige Liebe, die andere Menschen, sogar die Propheten sallallahu alaihi ajma'in, beneiden werden unter anderen Menschen. Das heißt, das ist eine Liebe, deren Früchten du nicht nur diesem Leben profitieren wirst, sondern auch Yawm al-Qiyamah wirst du von dieser Liebe profitieren. Allah azza wa jalla sagte, wie ich gesagt habe, die gläubigen Menschen sind doch Geschwister. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala unter den gläubigen Menschen, also was verstehen wir darunter, die gläubigen Geschwister? Wenn du jetzt zum Beispiel deinen eigenen Bruder, oder wenn du hörst von einem Bruder, vergiss das Wort Bruder jetzt, wenn du hörst von einer Person, die einen Bruder hat, einen Blutsbruder, gleicher Vater, gleiche Mutter, und dieser Bruder ist reich. Das hört man manchmal, kommt manchmal zu hören. Einmal kam ein Bruder zu mir, hat mir gesagt, mein Bruder ist reich und ich bin arm. Und der will mich nicht einmal einstellen bei sich in seiner Firma. Also der Bruder hat Firma, hat Geld, reich und er hat die Möglichkeit, ihn einzustellen. Er sagt, ich bin arbeitslos, aber mein Bruder will mir nicht einmal helfen. Jeder von uns will sagen, es kann doch nicht sein. Dein eigener Bruder, dass du hilfst anderen Leuten, einen Job zu kriegen und weiß ich was, aber deinem eigenen Bruder hilfst du nicht. Das ist das, was wir verstehen sollten, oder was wir nicht verstehen sollten natürlich. Aber was ich meine ist, was wir empfinden, wenn wir so etwas hören, dass wir sagen, es kann doch nicht sein, dass man ihm nicht hilft, das ist doch vom gleichen Blut. Okay, was heißt denn das vom gleichen Blut? Ich meine, was hat denn der eine für den anderen getan? Was hat der eine Bruder dem anderen getan, damit er es verdienen würde, dass er ihm hilft, eine Arbeit zu finden? Was hat er getan? Wir sind beide vom gleichen Vater, gleiche Mutter. Das war's. Gar nicht. Und trotzdem haben wir das Gefühl, er muss ihm doch helfen, ist doch sein Bruder. Aber bei der islamischen Geschwisterschaft oder Geschwisterlichkeit, weiß wie man das sagt, da hat man was dafür getan. Das heißt, dein Bruder ist nicht dein Bruder, weil er dein Bruder ist, sondern dein Bruder ist dein Bruder, weil er La ilaha illallah sagt. Weil er das Gleiche glaubt, wie du glaubst. Weil er an die gleichen Menschen oder weil er dem gleichen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt wie du. Ja? Das heißt, er hat was geleistet dafür. Und deswegen ist diese Geschwisterlichkeit natürlich viel stärker und muss unter den gläubigen Menschen viel stärker sein als jede andere. Die Geschwisterlichkeit ist stärker als die Verwandtschaft zu deinen eigenen Eltern. Das heißt, die Liebe, die du zu einem muslimischen Menschen bringst oder an den Tag legst, ist stärker und muss stärker sein als die Liebe, die du zu deinem eigenen Vater oder eigenen Mutter bringst. Ja? Wenn natürlich beides zusammenkommt, ist es noch größer. Ja, es geht um die Liebe, die man im Herzen empfindet. Und darauf weist der Koran ganz deutlich, und wir auch Beispiele sehen werden, von den Sahaba radiallahu ta'ala an. Insofern hat Allah azza wa jal dem Muslim bestimmte Sachen auferlegt, die er anderen Muslimen gegenüber machen muss. Und hier sehen wir, dass die Sira aktuelle Themen beinhaltet, immer. Warum? Weil der Mensch vor 1400 Jahren ist der gleiche Mensch wie heute. Oder glaubt ihr etwa, dass Ibrahim a.s., der noch vorher gelebt hat, ein anderer Mensch war? Nein, der brauchte das Gleiche. Er brauchte eine Offenbarung von Allah, damit er recht geleitet ist. Er brauchte eine Ehefrau, damit er in diesem Leben glücklich leben kann. Er brauchte ein Dach über dem Kopf, er brauchte Geld, er brauchte weiß nicht was. Genauso wie jeder andere Mensch heutzutage ebenfalls. Das heißt, diese Sachen haben sich nie geändert. Und deswegen, wenn wir profitieren wollen von den Leben, von den Menschen vor uns, dann brauchen wir nur zu lesen, die Geschichte zu lesen. Nur damit wir nicht irgendeine Geschichte lesen, sondern eine Geschichte lesen, wo die Menschen auch erfolgreich gewesen sind, lesen wir die Geschichte der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam an sich. Und wenn man die Sunna, wenn man die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam lernt, dann natürlich automatisch lernt man auch die Sira der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, weil er hat sie ja erzogen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Medina eine bestimmte Sache eingeführt. Und jeder von euch kennt sie mit Sicherheit. Nennt man auf Arabisch Al-Mu'akhah. Al-Mu'akhah bedeutet auf Deutsch die Verbrüderung. Das heißt wortwörtlich, er hat Leute, die keine Brüder sind, also keine Blutsbrüder sind, gesetzlich zu Brüdern gemacht. Gesetzlich, was heißt gesetzlich? Gucken wir uns ein Beispiel an, im deutschen Gesetz zum Beispiel. Auch wenn das natürlich nicht für uns Muslime gilt, aber im deutschen Gesetz zum Beispiel, wenn jemand ein Kind hat und ein zweites Kind jetzt adoptiert, Adoption bedeutet, liebe Geschwister, dass er den Namen bekommt, den du hast, und dass er die gleichen Rechte und Pflichten hat wie die anderen Kinder auch. Das ist natürlich im Islam haram. Dass man jemanden aufnimmt und für ihn sorgt, ist gut. Aber das heißt nicht, dass er die gleichen Rechte und Pflichten bekommt wie die anderen Kinder. Es gibt einen Unterschied. Diese Art von Adoption, die es in Deutschland gibt, oder auch in vielen anderen Ländern mit Sicherheit, sie hat zur Folge, dass dieses adoptierte Kind mehr oder weniger gleichwertig ist wie die anderen Kinder. Das heißt, obwohl es nicht deins ist, es wird aber so behandelt wie deins. Gesetzlich gesehen wird es so behandelt wie dein eigenes. Das bedeutet es, zu verbrüdern. Diese Art von Verbrüderung, nicht jetzt die Adoption, sondern das Gesetz der Mu'akha, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingeführt, noch bevor er ausgewandert ist, sallallahu alaihi wasallam, wie es in manchen Überlieferungen heißt. Das Gesetz der Verbrüderung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam offensichtlich nach manchen Überlieferungen angefangen, bevor er ausgewandert ist. Und besonders ist es zum Einsatz gekommen, als er natürlich in Medina gewesen ist, sallallahu alaihi wasallam. Und manche Gelehrte sagen sogar, dieses Gesetz der Verbrüderung ist weitergegangen. Auch später noch. Auch nachdem es in Anführungsstrichen beendet worden ist, wie wir gleich sehen werden. Und Allah weiß am besten Bescheid. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbrüdert und was hat diese Verbrüderung zur Folge gehabt? Erst einmal, die Verbrüderung hat zur Folge gehabt, liebe Geschwister, dass bestimmte Personen ab jetzt mit anderen so wie Brüder galten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, der kümmerte sich um den anderen. Der sorgte für den anderen. Wenn der ein Problem hatte, konnte er bei dem anderen Hilfe suchen. Wenn er Geldprobleme hatte, er hat ihm geholfen. Wenn er keine Wohnung hatte, er war für ihn da. Und so weiter und so. Sogar wenn er gestorben war, er erbte mit. Wie ein gleichwertiges Familienmitglied. Und das ist ein System, das es Alhamdulillah unter den Menschen gibt, das unglaublich gut ist. Also das System der Familie Also stellt euch mal vor, ihr seid in einem Land fremd, wo ihr niemanden kennt. Und euch passiert etwas. Zu wem wollt ihr gehen? Der Mensch mag sich auch nicht selbst erniedrigen. Der Mensch mag auch nicht einfach irgendwo hingehen und um betteln und um Unterkunft bitten und sich erniedrigen. Weil betteln ist eine Erniedrigung, zweifellos. Aber wenn das dir in deiner Heimat passiert und du verlierst etwas und du weißt, hast keine Unterkunft mehr, aber du hast deine Eltern, du hast deine Onkels, du hast deine Tanten, du hast deine Verwandten, das ist für dich keine so große Erniedrigung, hinzugehen und zu bitten, dass sie dich aufnehmen. Und deswegen hier, liebe Geschwister, das ist, was hier damit ausgesagt werden sollte. Und so hatte jeder Mensch sozusagen eine Familie gehabt. Und das war ja dringend notwendig, weil die Leute, die ausgewandert waren, sie haben, liebe Geschwister, alles zurückgelassen, teilweise ihre eigenen Familien. Weil nicht jeder in der Familie ist Muslim geworden. Aber du als Muslim warst verpflichtet, damals auszuwandern. Also musstest du gehen und deine Familie zurücklassen. Sie haben ihre Familien zurückgelassen und sie haben ihr Vermögen zurückgelassen, wie wir wissen. Und deswegen hatten sie niemanden, zu dem sie sich wenden könnten, an den sie sich wenden könnten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Verbrüderung eingeführt. Die Ausgewanderten, also die Muhajirun, möge Allah azza wa jalla mit ihnen zufrieden sein, sie haben bestimmten Problemen sich mit bestimmten Problemen konfrontiert gesehen. Diese Probleme waren, wie wir gesagt haben, wirtschaftlich, weil sie in Mekka Händler waren, aber in Medina, das war eine Gesellschaft von Bauern. Und sie waren nicht dafür geeignet. Das ist wie wenn du überhaupt keine Ahnung hast und man sagt zu dir, jetzt sollst du den Baum da zurechtschneiden. Du weißt gar nicht, wo du schneiden sollst. Vielleicht schneidest du den Ast ab. Ja, oder den Baumstamm. Auf jeden Fall, die Leute, sie waren sozusagen arbeitslos, anders ausgedrückt. Sie sind nach Medina gekommen und haben nichts zu tun. Die wussten nicht, was sie machen sollen. Sie waren nicht geeignet für diese Arbeit. Das Klima auch, wie wir vorher angesprochen haben. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses System der Verbrüderung eingeführt, sallallahu alaihi wasallam. Die Ansar, die Helfer, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sie haben, liebe Geschwister, in keinster Weise zu wenig getan für ihre Brüder, die gekommen sind. Und das ist das Unglaubliche, was wir in der Sira vorfinden. Allah Azza wa Jal sagte über die Ansar in Al-Quran al-Karim auf der Seite 546 in Surat al-Hashr: Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, die Ansar, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist, die Muhajirin. Und das, ihr müsst sehen, das Besondere an diesen Ayat ist, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jal hier, er spricht nicht von der Handlung dieser Menschen in erster Linie, sondern er spricht von dem, was ihren Herzen ist. Versteht ihr? Das ist ein Lob, das kannst du gar nicht mehr heute kriegen. Das geht gar nicht. Weil wer weiß, was in den Herzen der anderen Menschen ist, außer Allah Azza wa Jal. Deswegen dieses Lob für sie ist eine Läuterung, ist eine wie eine Seligsprechung. Dass Allah sagt, das sind rechtschaffene, gute, gläubige Menschen. Weil er sagt, was in ihren Herzen drin ist. Und sie empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen da gegeben worden ist. Den Leuten von Badr haben wir gesagt, den Leuten von den Muhajirun wurden bestimmte Beute gegeben, die den anderen nicht gegeben worden sind. Und sie ziehen sie sich selbst vor. Sie haben es ist etwas zu essen. Wollen sie selbst essen oder geben sie es über den Muhajirin? Sie geben es über den Muhajirin. Also überhaupt kein Egoismus. Sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mängel erlitten. Es ist nicht so, sie sagen, ah, ich habe einen Schaden, was anderes. Nein. Sie geben es her, dadurch bekommen sie einen Schaden. Aber sie sagen, warum soll ich meinem Bruder den Schaden geben? Dann lieber schade ich mir selbst. Jemand will von dir dein Auto leihen. Natürlich, du brauchst es, klar. Den Bruder brauchst du auch. Aber warum soll er darunter leiden? Warum sollst du nicht darunter leiden? Das ist die vollkommene Liebe unter den Ansar. Die natürlich, wenn ihr diese Ayat liest, müsst ihr verstehen, wer ist derjenige, der dadurch am meisten gelobt wird? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er ist derjenige, der ihnen das beigebracht hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist derjenige, der das vorgelebt hat. Und sie machen im Grunde genommen nur ihm nach. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst, er hätte niemals sich selbst vorgezogen, anderen gegenüber. Und Allah sagt, und diejenigen, die sich vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht, eigenem Geiz bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird. Insofern hat die Großzügigkeit der Ansar eine Stufe erreicht, liebe Geschwister, die nur sehr schwer nachzuahmen ist. Und sie haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von sich aus vorgeschlagen, dass die Ernteerträge von den Palmen, die sie haben jedes Jahr, was ihr eigenes Kapital ist, das heißt ihr eigener Erwerb, ihr Haupterwerb, ist die Landwirtschaft. Sie haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagen, dass sie das einfach teilen mit den Ansar. Es ist nicht überliefert, wie viel genau das geteilt wird, aber die folgende Überlieferung zeigt, dass sie dadurch die Probleme der Muhajirin gelöst haben. Diese Vorgehensweise der Ansar, ich mache mit diesem Hadith Schluss, ich weiß schon, es ist gleich die Sonne unten. Mit diesem Hadith, liebe Geschwister, werdet ihr erkennen jetzt, wie groß die Liebe war der Ansar den Muhajirin gegenüber und wie sehr sie ihnen wirklich geholfen haben. Und ihr wisst, willst du jemanden versklaven? Also manche Leute sagen, es gibt keine Sklaven mehr heute. Du kannst aus einem Menschen einen Sklaven machen. Ganz einfach. Wie? Indem du ihn etwas verbietest. Nein. Ihr den Teig essen gibt und danach verlangen. Was? Und dann was? Und danach? Nein. Ich dachte, der erste Satz war gut. Nein, indem du jemandem Gutes tust. Einem Menschen, je mehr Gutes du ihm tust, desto mehr ist er wie dein Sklave. Weil er wird nicht über das Herz bringen, dir zu widersprechen. Wenn du jemandem jeden Tag Gutes tust, dein Vater, der dir Gutes tut, der hat dich erzogen von klein auf und so, sagst du ihm Nein ins Gesicht, kannst du nicht. Okay? Deswegen, warum? Weil er dir so viel Gutes getan hat. Okay? Das nennt man Versklaven. Und deswegen hat Allah auch im Koran darauf hingewiesen, wenn du einen Feind hast und dich mit ihm nicht gut verstehst, dann tu ihm Gutes. Weil es doch besser, dass du ihn auf deine Seite gewinnst, als dass du. Der Prophet hat auch gesagt, Tahadaw tahabu, beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr euch auch gegenseitig lieben. Und das kann jeder probieren. Versuch mal in einem Moment, wenn du eine bestimmte Person hasst, verabscheust, überhaupt nicht riechen kannst, sehen kannst, und er ist im Unrecht und du bist im Recht, versuch einmal nur, dich zu fangen. Einmal. Und in dieser Situation zu sagen, okay, es wäre aber schöner, wenn es nicht so wäre. Und schenk ihm etwas. Und du wirst sehen, was für eine große Auswirkung das hat. Auf die Beziehung mit dieser Person. Um abzuschließen, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, die Muhajirun haben gesagt, O Gesandter Allahs, wir haben noch nie Leute wie die, zu denen wir gekommen sind, gesehen. Wir haben noch nie solche Leute gesehen, die besser im Trösten sind und die mehr hergeben als die Ansar. Sie haben uns die Last abgenommen und sie haben für uns unsere Grundbedürfnisse erfüllt. Wir haben sogar Angst, O Gesandter Allahs, dass die Ansar die gesamte Belohnung wegnehmen von uns. Das heißt, sie haben ihnen so viel Gutes getan, dass die Muhajirin gesagt haben, unsere Auswanderung, wir erwarten nicht mehr viel davon. Weil sie haben uns so viel erleichtert. Sie haben uns zu essen gegeben, zu trinken gegeben, eine Bleibe gegeben, von ihrem Vermögen gegeben. Manche von ihnen werden wir Beispiele sehen daraus. Sie haben uns so viel Gutes getan. Deswegen sagte auch Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, er sagte, wenn du auf Reise bist und fastest, dann sag den Leuten nicht Bescheid, dass du fastest. Weil wenn du den Leuten sagst, dass du fastest, dann die Leute werden sagen, helft dem, der fastet, spendet ihm Schatten, helft ihm beim Tragen, der arme Kerl ist am Fasten, gebt ihm, und so weiter und so fort. bis du nachher keine Belohnung mehr hast aufgrund deines Fastens. Weil es so leicht gemacht worden ist. Also gemeint ist, die Belohnung für die Anstrengung ist nicht mehr da. Versteht ihr? Ja. Und deswegen hat Anas das gesagt, aber dann sagte der Prophet auch seinen entscheidenden Satz, und wir werden nächstes Mal weitermachen. Er sagte, La ma athnaytum alayhim wa da'autum Allaha lahum. Sie sagten zu ihm, und gesagt, wir haben Angst, dass sie die ganze Belohnung bekommen ohne uns. Dann sagt der Prophet, nein. Solange ihr sie lobt und solange ihr sie für sie Dua macht, wird das nicht der Fall sein. Ja? Und an diesem Punkt machen wir schon nächsten Mal weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und barakallahu fikum für eure Geduld.